Pressemitteilung der Piratenpartei Deutschland. Piraten fordern moderne Konzepte für den öffentlichen Personennahverkehr. Am Samstag, den 12. Januar, wird es in Hannover eine Aktion der Piraten Niedersachsen zum Thema fahrscheinloser öffentlicher Personennahverkehr geben. Dazu werden Piraten aus Niedersachsen ab 11 Uhr in verschiedenen Stadtbahnlinien in Hannover mit blauen Westen gekennzeichnet fahrscheinlos unterwegs sein. Sie informieren die Fahrgäste mit Flyern und in persönlichen Gesprächen über das Konzept des fahrscheinlosen Nahverkehrs. Der Bundesvorstand der Piratenpartei Deutschland wird diese Aktion unterstützen und ab 14 Uhr an einer Pressekonferenz in einem Piratenbus am ZOB Hannover teilnehmen. Wir sind als Piraten davon überzeugt, dass ein fahrscheinloser öffentlicher Nahverkehr sowohl wirtschaftlich, ökologisch als auch gesellschaftlich auf lange Sicht gewinnbringend ist, so Bernd Schlömer, Bundesvorsitzender der Piratenpartei Deutschland. Außerdem wird die Attraktivität deutscher Großstädte nicht nur für Anwohner, sondern auch für Touristen deutlich gesteigert, wenn diese sich nicht mehr mit komplizierten Ticketautomaten herumplagen müssen. Die Piraten setzen sich dafür ein, in Deutschland entsprechende Pilotprojekte durchzuführen und schrittweise auf den fahrscheinlosen Nahverkehr umzustellen. Wir brauchen neue und moderne Lösungen für eine Gesellschaft, die langfristig auf Nachhaltigkeit setzen will. Der fahrscheinlose öffentliche Personennahverkehr ist ein wichtiger Baustein dafür, ergänzt Bernd Schlömer. Pressemitteilung für das Krähennest gelesen von Bista 100. Intro- und Outro-Musikstück East Meets West von Matthias Westlund. Das Musikstück steht unter der Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Zu finden auf jamendo.de. Vielen Dank hierfür.